Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, mein Kind schafft mich. Wer von euch Eltern sagt das? Wer von euch Eltern wird vom eigenen Kind terrorisiert? Wer wird von dem eigenen Kind vielleicht sogar geschlagen? Überhaupt, wer wird von dem eigenen Kind oder den eigenen Kindern rundherum völlig fertig gemacht? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, die Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Hildegard und die ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Abend, Jürgen. Hallo Hildegard. Das Thema, was heute Abend ist, das betrifft mich sehr. Terrorisiert, ja, so komme ich mir auch manchmal vor. Mhm. Ich bin 40 Jahre alt, ja, meine Tochter ist 20. Mhm. Also die ist schon seit Jahren total daneben. Sie hat. Sie lebt noch bei dir, bei euch zu Hause? Ja. Mhm. Ich bin verheiratet, seit 21 Jahren. Sie hat zweimal die Lehrstelle abgebrochen. Aber sie ist nicht verheiratet, die Tochter? Doch. Die Tochter ist auch verheiratet? Ja. Aha. Die Tochter hat für Geld jemanden geheiratet. Mhm. Also eine Scheinehe eingegangen, ja, oder was? Mhm. Ja. Und das ist also jetzt der letzte Stand der Dinge und ich frage mich tagtäglich, was kommt denn noch? Der Gerichtsvollzieher geht ein und aus. Mhm. Also, sie macht Schulden. Also du sagst gerade anfangs, sie terrorisiert dich. Ja. Sag mal so ein paar Beispiele, wo du es wirklich dann hautnah und brühwarm abbekommst. Ein Beispiel ist, ich habe die Wirbelsäule 3/4 versteift. Mhm. Bin letztes Jahr zweimal an der Halswirbelsäule operiert worden. Mhm. Ärztlicher Kunstfehler. Sprich, ich habe ein halbes Jahr eine Orthese getragen, mhm. War also total gehandicapt, was auch Haare waschen betrifft. Mhm. Nicole sagt, ich mach das, Mama, ich helfe dir. Ich bin dann drei Tage hinter ihr hergelaufen, Nicole, Haare waschen. Ja, jetzt nicht, später. Und dann bin ich hingegangen, habe ich mir einen Teil der Orthese abgemacht und habe das selber gemacht. Mein Mann kam dazu und fing an zu weinen, sagte, was machst du? Mhm. Das war ein Beispiel, wo sie nun wirklich, wenn du krank warst, alles andere als hilfsbereit war. Sag noch ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel. Sie hat gesagt, ich mache die Wäsche. Mhm. Ich kann also dadurch auch nicht bügeln. Mhm. Ich habe dann 6 Wochen gewartet. Nichts passierte. Mhm. Ein anderes Beispiel. Sie wäscht sich nicht. Sie wäscht sich nicht? Sie wäscht sich nicht. Obwohl sie bei dir im Haus, in deinem, ja, Haushalt wohnt. Ja. Der letzte Stand war jetzt 1,5 Wochen, dass sie da duschen war. Was macht sie denn mit 20 Jahren überhaupt so in ihrem Leben? Bis 5 Uhr abends, 5, 6 Uhr schlafen. Mhm. Sprich, wenn sie dann zur Toilette geht, dann muss sie nämlich hier durch den Flur. Ich habe eine Glastür, mhm, im Wohnzimmer. Also sie läuft halt den ganzen Tag im Nachthemd rum. Mhm. Sie schläft bis abends 5, 6 Uhr? Ja, und dann geht's auf Tour. Mhm. Und wann kommt sie dann wieder nach Hause? 3, 4, 5, 7, 8 Uhr. Von was lebt sie? Dann geht sie teilweise abends jobben in einer Diskothek, mhm, bedienen. Mhm. Und sie hat vermutlich auch Geld bekommen für diese Scheinehe. Ja. Wie viel, weißt du das? Ja, ich weiß das, aber das möchte ich jetzt, mhm, nicht sagen. Ja. Das ist aber weg. Das ist schon weg? Ja. Das hat sie verbraten? Ja. Wie hat sie das verbraten? Indem sie einen Teil der Schulden bezahlt hat, mhm, bei der Telekom zum Beispiel. Mhm. Und. Es klingt wirklich alles andere als ein harmonisches Verhältnis, ja, was ihr habt auch miteinander. Ist das das einzige Kind? Ja, leider. Was du hast? Mhm. Ja. Ist sie schon immer so gewesen? Ja. Wie, auch als Jugendliche mit 13, 14? Ja, da hat sie mir Geld geklaut und hat sich dann tolle Sachen für gekauft. Und einmal ist das ganz wüst aufgefallen, da hatte sie sich hochhackige Schuhe gekauft, mhm, und die bin ich dann umtauschen gegangen. Die wollten die nicht zurücknehmen, da habe ich, mhm, gesagt, sie werden die zurücknehmen. Mhm. Hildegard, war sie, Nicole heißt sie, ne? Ja. War sie als Kind auch schon ein problematischer, ja, Fall? Auch, ja, schon? Also du hast die quasi in Erinnerung nur mit Problemen, ja, behaftet. Ja. Ja? Macht man sich da als Eltern, als Mutter auch Vorwürfe, ja, dass man denkt, ich habe da irgendwas falsch gemacht? Ja, ich muss noch eins dazu sagen, ganz wichtiger Faktor, ich bin trockene Alkoholikerin. Mhm. Ich lebe seit 20 Jahren nur mit Schmerzen, mhm, vom Rücken her jetzt. Ne? Mhm. Hat sie deine Alkoholsucht noch mitbekommen? Ja. Das hat sie. Wie viele, mhm, Jahre? Möchte mal gern genug sagen, 10 Jahre gesoffen. Bin aber immer mit arbeiten gegangen. Ne? Das hat natürlich ja noch Auswirkungen gehabt auf das Kind. Ne? Ja, ich denke schon. Mhm. Es kam also auch des Öfteren zu lautstarken Auseinandersetzungen mit meinem Mann und mir. Und einige Male hat sie das auch mitbekommen. Habt ihr, also du jetzt und deine Tochter, auch manchmal solche Auseinandersetzungen, dass ihr handgreiflich? Ja. Das heißt, ihr schlagt euch auch? Ich. Du schlägst sie? Hab das einmal gemacht. Mhm. Und zwar, ich bin in 95 ausgezogen, weil ich das einfach nicht ausgehalten habe. Ich habe kurz vorm Rückfall gestanden. Mhm. Und wenn ich nochmal rückfällig werde, ich bin jetzt 7 Jahre trocken, dann das ist für mich der Tod. Hilliard, jetzt drängt sich mir natürlich die Frage auf, wenn das so ätzend abgeht bei euch zu Hause, wieso forciert ihr dann nicht, dass ihr getrennt lebt? Dass sie auszieht. Ja, wer soll das bezahlen? Das ist immer die Frage. Das ist doch ihr Bier. Sie ist doch eine erwachsene junge Frau. Ja. Da muss sie sich halt um ihr eigenes Leben kümmern, um eine eigene Wohnung, um eigenen Unterhalt. Ich war jetzt 2 Monate in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Überall, wo ich hinkomme, ich habe mich mit der Caritas auseinandergesetzt, mir Hilfe geholt. Überall, wo ich hinkomme, heißt es, schmeißen Sie sie raus. Mhm. Nur ein Punkt ist, mein Mann hat Angst, sie geht unter. Mhm. Und das weiß Nicole. Da wird nicht drüber gesprochen. Da sprechen mein Mann und ich drüber. Mhm. Vielleicht weiß sie das aber auch sehr auszunutzen. Ne? Ja, genau. Ja. Das denke ich auch. Ich glaube, so schnell geht man nicht unter. Und ich glaube, wenn man mit 20 Jahren auf die eigenen Füße geworfen wird quasi, durch einen Rausschmiss, die wird schon laufen. Die wird schon laufen. Denn wie soll das denn weitergehen? Ihr habt ja überhaupt gar kein schönes Zuhause mehr. Nee. Ne? Es ist ja alles kaputt eigentlich. Überall, wo sie auch geht, Toilette, Dusche, Waschbecken, hinterlässt sie ihre Spuren. Mhm. Mhm. Es klingt wirklich so, als hätte sie dich und euch vollkommen in der Hand. Ja. Ihr leidet und ihr macht aber alles mit, wie die Dame sich gerade auch so fühlt. Ich habe letzte Woche gesagt, also 4 Wochen gebe ich dir noch. Mhm. Dann hast du eine Wohnung oder sonst was, das ist mir egal. Das hast du gesagt? Ja, ich habe das auch. Ich habe das auch schon gesagt, bevor ich in die Therapie da, in diese Kur da gegangen bin. Und da war ich ja nun 6 Wochen, sollte ich, und 2 Monate war ich da. Da habe ich gesagt, wenn ich zurück bin, bist du weg. Ja, nix ist. Es ist auch nicht so einfach. Die Leute wollen mittlerweile Arbeitsnachweise haben und. Ja, ja. Gut, das ist aber alles dann ihr Problem und nicht dein Problem. Ja, aber damit ist der Punkt schon da. Wie kriege ich eine Wohnung? Mal sagt sie auch. Das ist aber ihr Problem, das muss sie lösen. Ich finde dieses Ultimatum gut. Und du kannst unter Umständen das Ultimatum vielleicht auch nochmal verlängern. Aber ich würde dir sehr dringend raten, dass du dann nach dem verlängerten Datum auf jeden Fall knallhart bist. Dass ihr knallhart seid und sie rausschmeißt. Ich glaube, das wird euer Leben gänzlich verändern und hoffentlich auch zum Guten verändern. Ja, ich merke auch, also ein großer Teil trägt auch dazu bei, zu meinen Schmerzen. Da bin ich ganz sicher, dass das Auswirkungen hat. Wenn ich das sehe, wenn ich da unten in das Zimmer komme, wir haben hier im Keller ein großes Zimmer ausgebaut, da steht der Müll 6, 8 Wochen. Das ist furchtbar. Ja. Mein Besteck, alles fehlt. Ich sag, was ist hier los? So geht das nicht weiter. Boah. Hildegard, sei hart, seid hart und zieht die Sache so durch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Hildegard. Jürgen. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Monika und Monika ist 53 Jahre alt. Ja. Mein Kind schafft mich, heißt die Sendung. Ja, das stimmt. Sagst du das auch von deinem Kind? Wie alt ist dein Kind, Monika? Also meine Tochter, die ist am 1. März 33 geworden. 33? Ja. Was macht sie denn Schlimmes, dass du sagst, sie schafft mich? Oh, erstmal hat sie geheiratet, hat ein Kind gekriegt, damit wurde sie nicht fertig, das hat sie mir gegeben. Mhm. Dann ist er auf die schiefe Bahn gekommen. Du ziehst das Kind also auf? Ja. Mhm, ja. Was heißt schiefe Bahn? Naja, ganz abgesagt. Was heißt abgesagt? Prostitution, Alkohol, ja, Drogen? Ja. Nee, Alkohol nicht. Prostitution? Ja. Die Drogen auch? Nein. Nein, nix. Da war die Angst vor Spritzen und so was hat. Und da bin ich eine Art froh drüber. Und dann von dem Mann, wo sie da mit zusammen war, kamen noch 2 Kinder. Und die habe ich auch genommen. Und dann kam noch 1 dabei. Da waren am mittlerweile 4. Du ziehst im Moment 4 Kinder von deiner Tochter auf? Ja, meine Enkelkinder. Und wo ist deine Tochter jetzt im Moment? Die wohnt 2 Etagen höher, die hat wieder geheiratet und hat wieder einen Junge von 18 Monaten. Und kümmert sich nicht um die 4 Kinder? Ja, doch, kümmern, aber das heißt so, sie holt mal rauf, ne, aber das ist nicht so, dass... Das Ideale, ne? Also sie lebt oben in ein paar Etagen über dir und hat ihr eigenes, also was heißt ihr eigenes, ein weiteres Kind. Ja. Und überlässt aber die Hauptarbeit, was die anderen Kinder anbelangt, die 4 Kinder, dir. Ja. Du bist quasi die Mutti für die auch. Richtig, richtig. Und da ist ein Problem, ich habe zwei Hypoaktive dazwischen. Mhm. Das heißt, die hauen drauf. Also wenn man draußen ist, die hauen drauf auf, wie auf Kalteisen. Mhm. Wie alt sind die beiden Hyperaktiven? Acht und neun. Acht und neun schon. Das ist dann wirklich auch ein großes Problem, ne? Oh ja. Mhm. Dann sag die mal, Große ist 13 und da habe ich Theater mit der Schule. Mhm. Die war auf der Realschule, jetzt ist sie auf der Hauptschule abgesagt. Und da kümmerst du dich auch an all die Sachen kümmerst du dich? Ja, sicher. Ja, Monika, pack dich denn, oder hat dich in all den Jahren denn da nicht die Wut gepackt, dass du die Verantwortung trägst, obwohl die Dame zwei Etagen über dir wohnt? Nö, mein Mann ist vor 10 Jahren gestorben und ich wäre ja alleine gewesen. Also für dich ist es sogar ganz ganz gut, noch diese Aufgabe jetzt bekommen zu haben, richtig, die 4 Kinder großzuziehen. Mhm. Gut, ich musste meine Freiheit aufgeben. Ich kann nirgendwo hingehen. Mhm. Weil die aber Kinder was? Kennen das nicht, die wissen, die Oma ist immer da. Mhm. Aber ich meine schon, wenn ich das so höre, ich finde es klasse, dass du das machst. Mein Gott, wie schlimm, wenn die Kinder vielleicht ins Heim gekommen wären. Eben. Aber trotzdem, was ist das für eine Mutter, die ihre 4 Kinder einfach da so weg... Die wollte leben, die war jung. Mhm. Das ist ja keine Entschuldigung, ne? Höchstens Nein, eine Erklärung. Keine Entschuldigung. Aber ich habe gesagt, lieber zu mir, als wenn sie im Heim gewandert werden. Nun kosten 4 Kinder ja eine ganze Menge Geld. Unterstützt sie dich denn wenigstens finanziell? Nee, ich krieg vom Jugendamt. Ah ja, also da steuert sie überhaupt nichts dazu bei. Nein, kann sie ja nicht, weil sie ja auch vom Sozialamt, ne, und das geht hinten und vorne, haut halt nicht hin bei ihr. Geht sie jetzt auch noch auf den Strich ab und an? Nein, das nicht nein, mehr. Nein. Seitdem die Stefanie geboren ist, das war vor 11 Jahren, da hat sie aufgehört und dann habe ich sie unter Arme gegriffen. Und also ich muss sagen, toi toi, ich meine, rein kommt man schnell, aber raus ist schwer. Was würdest du denn jetzt hauptsächlich an deiner Tochter kritisieren? Ja, ich würde sagen, sie muss mehr Verantwortung lernen, mit Geld umgehen können. Und das kann sie nicht. Also du meinst gar nicht Verantwortung bezogen auf die Kinder, sondern auf Geld hauptsächlich bezogen. Ja, ja. Deswegen könnte sie auch die Kinder nicht nehmen, wir werden sie großziehen. Ist denn das so, dass deine Tochter sich auch, ich meine, das ist ja eine ganz tolle Sache, die du da machst. Zeigt sie sich denn auch dankbar und wertschätzt sie das auch, was du da anstellst für sie? Ja, wenn ich jetzt nach dem Arzt oder was muss, dann hält sie schon mal den einen Junge oder bei den anderen Junge und dann nehme ich den Rest mit. Ja, ist ja nett, dass sie das schon mal macht. Ja, da tut sie. Oder lässt auch mal einen oben schlafen, wenn so wie Samstag, dann kommt mein Bruder, dann spielen wir gerne Klammern. Weiß nicht, ob der kennt. Nee, so genau kenne ich das. Ich spiele gerne Karten. Bevorzugt sie denn eigentlich die Stefanie, also das Kind, was später gekommen Stephanie ist? Stefanie und den Dennis. Die bevorzugt sie, die beiden. Ja, und André und Tatjana, das ist nicht so ihr Fall. Also du hattest ja angerufen zum Thema, mein Kind schafft mich, ne? War das jetzt auch bezogen auf die Enkelkinder? Aber sie auch. Auch Mama sie auch, mal, ne? Mama gib mal. Und dann sage ich dann, wie ist das mit zurück, ne? Mann, stell dich nicht so an, du hast doch genug. Also das sind keine schönen Zustände manchmal, ne? Aber was soll ich machen? Ich hoffe, dass du fit und gesund bleibst, Monika. Du jo, trägst eine hohe Verantwortung, ne? Dass du die, wenn auch du große Schwierigkeiten hast mit den beiden Hyperaktiven, hast du denn da irgendeine Hilfestellung, wie man mit den Kindern umgeht? Ja, ich werde sehr gut mit fertig. Du wirst damit fertig? Ja. Meinst du? Ja, ich tue das eben so machen, wenn sie gerne ein Programm sehen möchten, dann wird das abgeschaltet und dann dürfen sie ins Bett gehen. So. Der mit Prügel, da erreicht man ja. Nee, ist klar. Dann werden sie noch schlimmer. Eben. Genau. Ich hätte noch eine Bitte. Ja, Monika. Könnte ich mal ein Autogramm von Ihnen haben? Ja, das kannst du kriegen. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja, prima. Und generell sage ich jetzt mal allen Leuten, wenn Autogrammwünsche da sind bei euch, dann schreibt einfach an den WDR 1 Live Domian. Postfach, ganz einfach, 50-600 Köln. Und heute bei Ulla Kock anbringen. Super mit die Pepe. Hast du gesehen? Hast rein. Ja, ich wollte alles von dir. Das ist sehr schön. Monika, ich wünsche dir alles Gute und auch, viel Kraft und Erfolg bei der Erziehung. Tschüss, du auch. Tschüss. Simone ist 28 und jetzt dran. Ja, hallo. Hallo Simone. Ich habe also ein Problem mit meinem Kind. Das schafft, also das terrorisiert mich nicht und es ist nur ein Problem, dass mein Kind ist also hochbegabt. Ja. Simone, gehst du ganz nah ans Telefon, bitte? Ja, es ist hochbegabt. Wie alt ist es denn? 2,5. Zweieinhalb? Jetzt, ja. Da merkt man das schon? Ja, also es ist festgestellt worden als erstes vom Kinderarzt, weil also meine Tochter, die liest jetzt schon, also fängt an zu lesen. Mit 2,5? Ja. Wie? Die liest einfach so von sich aus? Wie hat sie das denn gelernt? Also das ging los, dass sie mit 1,5... immer wollte, dass ich schon Zahlen schreibe. Mhm. Mama, mal eine 1, mal eine 3. Mhm. Und da konnte sie dann schon die Zahlen von 1 bis 10. Und dann auch Wörter schreiben. Und dann habe ich mal festgestellt, dass sie das einfach, kurze Wörter, einfach auch so lesen konnte. Mhm. Mittendrin hat sie gesagt, das heißt Eis oder das heißt Mutter oder so. Das ist ja beeindruckend. Ja, und jetzt liest sie also auch schon kurze Sätze. Mhm. Und eine junge Frau Einstein entwickelt sich da. Ja. Also der Arzt hat es bemerkt. Ja, hat man schon irgendwelche Tests mit ihr gemacht? Ja, man hat also schon Tests gemacht. Und es ist also jetzt sicher, dass sie im Hof begabt ist. Und man hat mir also den Vorschlag gemacht, also sie sollte so bald wie möglich in den Kindergarten gehen. Mhm. Nur der Kindergarten sagt, wir nehmen erst ab 3. Mhm. Und im ländlichen Raum ist das unheimlich schwer. Also da hast du keine Hilfestellung. Ja. Und es ist wirklich... Mir ist schon geraten worden, dass ich wegziehe und in eine Stadt ziehe, wo eben diesen Kindern auch geholfen werden kann. Mhm. Weil wenn die nicht richtig gefördert werden, natürlich, das Problem wirst du immer haben. Große Probleme eben entstehen. Unbedingt. Nicht nur jetzt im Kindergarten, sondern natürlich dann auch in der Grundschule, in der Schule. Richtig. Dass sie ganz schnell alle einsteckt, ne? Und den Unterrichtsstoff sehr schnell verstehen wird. Ja, und vor allem ist das Problem auch, dass sie eben, das merke ich jetzt schon, sehr hektisch ist. Mhm. Und auch Dinge wie mit Bausteinen, irgendwann ist ihr langweilt sich sehr, sehr schnell. Also, bring ihr doch mal Schach bei, vielleicht kann sie schon Schach spielen. Ja, also das ist sehr schwierig mit ihr, weil du musst dich ständig den ganzen Tag mit ihr beschäftigen. Mhm. Also einerseits denke ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass es eine tolle Sache ist und einem Spaß macht, so ein pfiffiges kleines Kind zu haben. Ja. Andererseits ist es aber auch belastend. Ne? Ja, sie spielt zum Beispiel auch, also sie zieht sich also nur mit älteren Kindern. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, da jetzt also Spielgefährten zu finden. Ja. Weil die Älteren, die haben eigentlich keine Lust, mit einem 2,5-jährigen Kind zu spielen. Ne? Ja, ja. Und kann man eigentlich den Intelligenzquotienten bei so einem kleinen Kind schon feststellen? Oder ja, bitte? Also sie haben dann nicht genau also feststellen. Also es ist also im Endeffekt nicht... Man hat halt festgestellt, dass sie gerade jetzt so in Dingen, geistigen Dingen, sage ich mal so, also handwerklich zum Beispiel oder so Handfertigkeiten, die sind also nicht so ausgeprägt. Aber das Geistige. Oder künstlerisch oder so. Wir fragen ja Kinder viel. Ja. Also, gab es schon irgendeine Frage, die dich richtig hat, also erstaunt, dass so ein kleines Kind das fragt? Fällt dir ja, da irgendwas also sie fragt zum Beispiel auch, warum jetzt die Sonne scheint und das so funktioniert mit Tag und Nacht. Und kannst du ihr das richtig erklären zu ihrer Zufriedenheit? Ist ja schwer manchmal, ne? Ja, das ist manchmal schon schwierig, ne? Also es ist, oder sie fragt mich auch, also sie interessiert sich unwahrscheinlich für Autos, wieso das Auto fährt, wie das alles funktioniert und so, das ist schon teilweise, da stehe ich erstmal, da muss erstmal. Weil es kommt ja immer wieder, warum ist ja, das klar, so? Ja, das ist extrem schwierig. Meine Mutter hat immer früher zu mir gesagt, wenn ich zu viel gefragt habe, du fragst mir noch Löcher in den Bauch, hat sie gesagt. Ja, vor allem. Sie rennt dann ja nur hinterher und fragt und möchte. Habt ihr schon mal über Gott gesprochen? Hat sie danach gefragt? Über den lieben Gott? Nee, das hat sie nicht. Also, weil das ist natürlich dann ganz heikel, ne? Das dann zu erklären oder darüber überhaupt zu sprechen. Nee, also das hat sie nicht. Also momentan, wie schon gesagt, ist alles so, was mit Autos zu tun hat. Also das ist ihre große Leidenschaft. Vielleicht tritt sie ja in die Fußstapfen von Herrn Schumacher. Ja, also ich weiß nicht. Ich frage mich vor allem, von wem sie das hat. Also von mir kann sie diese überdurchschnittliche Intelligenz nicht haben. Gab es denn in der Familie vielleicht früher jemanden, der sehr, sehr pfiffig war? Überhaupt nicht. Was sind eure Pläne? Du wohnst auf dem Land, sagst du. Damit sind viele Schwierigkeiten verbunden. Ja. Erwägt ihr ernsthaft? Lebst du mit deinem... Nein, ich bin alleinerziehend. Du bist alleinerziehend. Erwägst du denn, in eine größere Stadt zu ziehen, um ihr das Leben dann auch zu vereinfachen? Ja, schon. Also ich denke, erstmal geht das Kind vor und zum anderen... Ist natürlich ein Opfer für dich, ne? Du hast ja wahrscheinlich auch irgendwie Beruf oder bist eingebunden in Bekanntschaften und in Freundschaften und dann... Ja gut, das ist das Problem weniger. Ich denke, ich bin jetzt zurzeit im Erziehungsurlaub, gut. Mhm. Aber beruflich gesehen ist für mich auch, ich meine, ich bin MTA in einer Stadt... Auch ganz besser. Gut, ja. Hast du für dein Kind, du weißt, da wächst jetzt was ganz Besonderes. Ich meine, jedes Kind ist was ganz Besonderes, aber das ist nun noch was Außergewöhnlicheres heran. Hast du einen Traum, was vielleicht aus ihr mal werden könnte? Denkst du darüber nach? Nee. Nein. Ich denke, also, das möchte ich auch nicht, ob mein Kind jetzt normal begabt ist oder so. Sie soll selber ihren Weg finden, das finde ich ganz wichtig, ihren Interessen nachgehen und auch das tun, was sie für richtig hält. Ja. Weil wenn ich in ihr in was hineinproduziere, was ich gerne hätte, dass sie wird, das ich denke, sie kann dann nur unglücklich werden. Das ist ein sehr richtiger Ansatz. Bitte keine neue Steffi Graf oder keinen neuen Mozart oder sowas. Nee, also das, überhaupt nicht. Genau, finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Ansatz. Ich denke, das muss sie selber rausfinden, was sie gerne möchte. Und ich werde sie dabei unterstützen, so gut wie ich es kann. Und ich denke, ich möchte ihr auch die Möglichkeit geben, und was für mich wichtig ist, dass sie trotz allem noch Kind bleibt. Wichtig. Aber dafür ist es eben auch wichtig, dass sie Gleichgesinnte findet, ne? Ja, damit sie das auch alles ausleben kann. Ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute. Ja, gut, danke. Tschüss, Simone. Also, ciao. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Thomas, und Thomas ist 29. Hallo Domian. Der erste Mann heute Nacht. Hi. Oh. Du auch? Sagst auch, mein Kind schafft mich? Ja. Erzähl mal. Ja, und zwar, mein Kleiner heißt Michael, ist 8 Jahre alt und es klappt einfach nicht so. Also er ist ziemlich aggressiv und hat halt einen ziemlich sturen Kopf. Mhm. Also mehr kann er vielleicht von mir haben. Wie macht sich diese Aggressivität denn bemerkbar? In welchen Situationen zum Beispiel? Zum Beispiel, wir waren vor 2 Wochen in der Stadt und wollten neue Schuhe holen. Und ich hatte ein paar Schuhe ausgesucht, die wollte er nicht. Dann hat er sich auf den Boden geworfen, hat rumgeschrien und hat gemeint, der will Party das. Die Schuhe, die er sich ausgesucht haben, die haben dann gleich schon etwas einen Schmack gekostet. Und gibst du dem dann denn nach, wenn er da ganz trotzig ist? Diesmal nicht, aber das war ein langer Kampf. Und du hast nicht nachgegeben. Wie hat er sich denn dann verhalten? Also er hatte, daheim hat er noch den... Thomas, ich sehe hier gerade, du musst auch bitte etwas näher an den Telefonhörer gehen, man versteht dich sehr schlecht. Er hat halt daheim dann noch Aufstand gemacht und wollte nicht ins Bett und 2 Tage später ist meine Frau dann mit ihm gestartet und hat dann doch ein paar Adidas gekauft. Waren nicht dieselben, die er jetzt haben wollte, aber auch ein paar Adidas. Aber genau das darf nicht passieren, ne? Naja, habe ich mir auch gedacht. Aber Führt das denn bei euch zwischen dir und deiner Frau dann unter Umständen auch schon mal zu Streitereien? Dass der eine sagt, ja komm, dann kauf ihm das oder so? Ja, das schon, ja, aber wir sind beide manchmal nicht mehr ein und aus. Ne? Wir überlegen dann beide, ja, sollen wir es dann machen oder nicht? Also er ist richtig trotzig. Ja. Und kämpft wirklich bis aufs Messer seine Sachen aus. Ja, er spielt es auch aus. Völlig, also, ja. Auch mit seiner Großmutter, wenn nicht geht, halt zu seiner Oma. Ist es das einzige Kind von euch? Ja. Rutscht dir manchmal die Hand aus? Also bis jetzt ist mir erst einmal ausgerutscht. Wie hat er darauf dann reagiert? Er hat mich ganz baff angeguckt und er hat mich einfach ignoriert. Und das hat mir dann am Ende mehr wehgetan wie ihm. Also selbst in der Situation hat er ganz pfiffig reagiert, ne? Ja, also und knallhart irgendwo. Als er 8 Jahre ist, er schon ziemlich weit. Der vor war wem? Ziemlich groß. Vor wem hat er denn mehr Respekt? Vor dir oder vor deinem, vor deiner Frau? Vor meiner Frau. Ach, das ja. Wie kommt das? Ich behalte immer die Ruhe und versuche halt immer auf einzugehen und meine Frau, die schreit halt mehr rum. Hast du die Sorge, dass dieses sich immer mehr vergrößern wird, dieses Problem? Ja. Und dass ihr einfach irgendwann wirklich nicht mehr Herr werdet über das Kind? Das schon, ja. Das ist ja beängstigend, ne? Wenn man mit einem 8-Jährigen schon nicht mehr zurande kommt. Wie wird das dann erst sein, wenn der 12 ist? Das frage ich mich manchmal auch, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, weil das ist erst, seitdem er in der Schule ist. Und früher, wie er noch im Kindergarten war, da war alles noch in Ordnung. Der hat keinen Streit angefangen. Wie kommt das? Gibt es da, hast du irgendeine Idee? Gibt es da irgendwelche Vorfälle in der Schule, die in diese Richtung haben entwickeln lassen? Die haben heutzutage in der Schule schon so richtig kleine Klicken. Also die laufen da rum, alle mit Adidas und Adidas-Jacken und also man ist nur wer, wenn man diese Markenklamotten hat. Ja, so richtiger Konsumzwang, und das schon mit 8 Jahren. Hat er denn eine Stellung in der Hierarchie, in der Klasse, weißt du das? Wird er anerkannt von den anderen oder ist er da mehr so auf den... Ja. Das ist er. Ich glaube, eher die anderen Kinder haben so ein bisschen mehr Angst vor ihm. Weil er ist ziemlich jähzornig. Wie habt ihr beide denn, also deine Frau und du, jetzt einen Plan, wie ihr euch demnächst verhalten werdet, wenn das vielleicht noch mehr und stärker wird? Wir haben uns vorgenommen, härter durchzugreifen. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt. Also nicht mit Schlägen, aber mit mehr Verboten. Also Ja, dann darf natürlich nicht eine Frau zwei Tage später ihm die Adidas-Schuhe kaufen, ne? Ah ja, aber er macht überall einen Aufstand, denn deswegen, wenn er irgendwo ein paar Adidas-Sachen sieht, wenn man mit ihm durch die Stadt geht, dann wirft er sich auf den Boden und... Ich glaube, das ist so ein richtiger Machtkampf zwischen euch und ihm, ne? Und wenn ihr, ich will dir jetzt keine großen Erziehungsratschläge geben, ich glaube, ich würde dem nicht nachgeben. Und wenn das eine Weile eine ganz harte Situation würde zwischen mir und dem Bengel, aber ich glaube, nur so kapiert der, wo es lang geht. Ja. Ne? Dass der euch nicht auf der Nase rumtanzt. Das ist ja auch nicht Sinn der Erziehung. Das ist auch Schuld von meiner Mutter, weil sie verwöhnt ihn unwahrscheinlich. Mhm. Das ist natürlich auch nicht gut. Vielleicht solltet ihr, wenn es zu schlimm wird, auch mal eine Erziehungsberatungsstelle aufsuchen. Kann ja eigentlich nicht schaden. Ja, ich hatte auch schon mal ans Jugendamt gedacht. Aber ich weiß nicht, Jugendamt, ne, verstehen das falsch und ich möchte auch ehrlich nicht, dass er mir weggenommen wird. Nein, so krass wird es ja nicht gleich gehen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, Thomas, wenn du mit meiner Psychologin, mit der Petra, jetzt noch ein paar, nee, mit Annette, Annette ist heute dran, Annette Bövering, noch ein paar Worte sprechen würdest. Vielleicht kann die dir auch noch ein paar Tipps geben. Wäre nicht schlecht, ne? Ja. Dann leg mal auf und die Annette ruft dich gleich an. Okay. Okay, alles Gute euch. Tschüss, gell, danke. Tschüss. Die Ute ist dran. Ute ist 35. Ja, hallo. Tag, Domian. Tag, Ute. Ja. Ich rufe also auch auf dieses Thema, leidliche Thema eigentlich an. Ja. Ich habe eigentlich einen total süßen, fast vierjährigen Sohn. Mhm. Aber. Ist ganz schlimm. Er hört nicht. So ähnlich wie gerade, was Herr Thomas erzählt hat. Ja. Er wirft sich auch auf die Erde, wenn du ihm keine Adidas-Schuhe kaufst oder Puma oder weiß nicht was. Nein, so schlimm ist es eigentlich nicht. Er geht auch jetzt nicht bei Aldi oder sonst wohin und kratzt sich an die Süßigkeiten. Mhm. Also das macht er nicht. Aber? Es ist nur so, zum Beispiel haben von mir Freunde zwei junge Schäferhunde. Mhm. Toben, spielen. Und es ist jetzt nur mal so Natur der Dinge, Hunde können beißen. Mhm. Und er geht so grob und schräg mit denen um, mhm, dass ich also jedes Mal unheimliche Angst habe, mhm, dass er irgendwann aussieht, wer weiß wie schlimm, weil mhm, die Hunde ihn angefallen haben, mhm, weil er denen wehgetan hat. Und es ist ihm nicht begreiflich zu machen, dass Hunde unter Umständen gefährlich gar sind. Gar nicht. Mhm. Und dann ist dann natürlich die Situation, aus Angst kriegt er von mir dann einen hinten drauf. Mhm. Dann sagt er, mache ich nie wieder. Mhm. Keine 3 Minuten später rennt er wieder hinterher, zieht am Schwanz. Also wir wollen es ja nicht hoffen, aber vielleicht, trotzdem wäre es ja vielleicht ganz gut, wenn ein Hund ihm mal so ein bisschen kneifen würde. Ne? Es ist immer so das alte Lied. Ich weiß, dass meine Eltern sich früher den Mund fusselig geredet haben. Wir hatten noch so einen alten Bollerofen zu Hause, so einen ganz heißen, so einen Kohleofen in der Küche. Ja. Und ich war drei, vier, und meine Mutter immer, geh bloß nicht daran und das ist heiß und das tut weh. Und ich ging immer in die Nähe des Ofens und irgendwann packte ich natürlich voll oben auf die Platte und der Ofen glühte, ne? Und ich rannte schreiend weg und die ganze Handfläche war verbrannt. Ich habe nie wieder auf diesen Ofen gepackt. Das stimmt. Das hat dann gewirkt, ja immer, ne? Das stimmt, aber das sind ja so diese schlechten Erfahrungen, ja, die man eigentlich einem Kind ersparen sollte. Ersparen aber möchte und so, sollte. Ja, aber so ein bisschen tut das vielleicht auch. Ich meine, wir wollen das jetzt nicht forcieren, dass der Hund ihn beißt, weiß Gott nicht, ne? Nein. Das ist ein Beispiel mit den Hunden. Erzähl doch noch ein Beispiel. Ja, zum Beispiel ist es so, er geht nur dienstags mit Bekannten in den Kindergarten. Die wohnen unten, mhm, und er wurde hoch. Normalerweise wird er immer abgeholt. Mhm. An den einem Tag war ich doch nicht fertig angezogen. Die riefen von unten, er soll runterkommen. Hm. Ich zu meinem Sohn noch gesagt, warte, bleib stehen, weil ich mir Schuh anziehen wollte. Hm. Und das nicht nur einmal, sondern dreimal. Hm. Ich drehe mich um, will die Schuh anziehen. In dem Moment höre ich ein Gepolter und mein Sohn lag unten. Und das sind Stufen, 17 Stufen, ziemlich steil. Hm. Und steht auf und fragte nur noch seiner Tasche, wo das Brot ist. Ne? Cool, der Kleine. Ja, absolut. Und der ist also eigentlich unheimlich beliebt überall. Ja. Die den kennen, sagen, boah, der ist ja so süß und so, ja, lieb und so weiter. Ja. Aber ich habe das Kind 24 Stunden, ja, rund um die Uhr. Der schläft nicht abends um Punkt 7, 8. Der Kleine geht 9, 10, 11. Ja. Und je schöner und aufregender der Tag war, umso länger hält er die, ja, Augen offen. Ne? Du bist alleinerziehend. Ich bin alleinerziehend, ja. Ja. Mhm. Das ist schon nervig. Ja, das glaube ich. Aber so einen kleinen Klaps gibst du ihm auch schon mal. Ja, leider. Mhm. Wie reagiert er dann? Mami, tue ich nie wieder, mache ich nicht, weint und keine 2, 3 Minuten später macht er dasselbe wieder. Hast du denn jetzt so Erziehungspläne für dich, wenn auch in diesem Fall das noch sich noch mehr auswächst, wie du mit ihm umgehen willst demnächst? Ja, das ist ja die Schwierigkeit. Ich war schon bei Ärzten und so weiter, habe gefragt, warum, wieso. Meine Ärztin sagte zu mir, seien Sie froh, dass er so aufgeweckt ist und. Mhm. Besser als ein krankes Kind. Natürlich, aber also, das ist auch noch nicht die natürlich. Lösung für euer Problem. Ne? Das ist natürlich klar, was sie sagt, aber das bringt dich auch noch nicht viel weiter, glaube ich. Richtig, mhm. Richtig. Das ist das, dass man so als Mutter halt die Nerven, für das Kind müsste man Nerven aus Stahl haben. Und die werden so im Laufe der Zeit immer dünner, ne? Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir immer vorgenommen, mein Kind kriegt nie einen Klaps, mein Kind wird nie beschimpft, bestraft oder ich schreie nicht an. Mhm. Und genau das tue ich. Mhm. Wobei ich das alles in einem gewissen Rahmen völlig normal und korrekt finde. So ist es nun mal. Und das ist auch menschlich. Und eine gewisse Strenge finde ich auch durchaus in Ordnung. Also dieses alles durchgehen lassen und nur erklären und reden und so finde ich auch, das ist eine alte Jacke, erziehungsmäßig, finde ich. Ja, man sagt ja immer, Kinder wollen und brauchen Grenzen. Ja, die müssen auch Leitbilder haben und richtig. wie sie sich orientieren. Wenn man alles durchgehen lässt, dann muss es auch schon mal hart zugehen. Im Leben geht es nun mal auch hart zu. Man kann ja ein Kind wirklich abgöttisch lieben und trotzdem streng zu ihm auch manchmal sein, ab und zu. Ja, richtig. Ich hoffe, dass ich nicht zu streng werde. Ja, ich hoffe das auch, dass du ihn weiter sehr lieb hast, aber dass er trotzdem auch Respekt und Achtung vor dir hat. Ja, ne? Und das ist wichtig. Ja. Alles Gute, Ute. Ja, danke. Tschüss. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Live Domian, Talkradio aus Köln, vom WDR, von Radio 1 Live, dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht heißt unser Thema, mein Kind schafft mich. Wer von euch sagt das? Wer wird mit dem eigenen Kind nicht fertig? Wer hat quasi Angst vor dem eigenen Kind? Oder es gibt ja auch immer wieder so Geschichten neuerdings zu hören, dass Mütter oder auch Väter von Jugendlichen richtig terrorisiert oder geschlagen sogar werden. Wenn ihr in einer solchen Familie, in einem solchen Verhältnis lebt und Lust habt, mit mir zu reden, das ist die Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer, unter der ihr uns auch erreichen könnt, 0130 11 51 22. Es geht weiter mit Tamara und Tamara ist 24 Jahre alt. Hi. Hallo. Tamara. Ja. Hast du auch ein problematisches Kind? Ich hatte ein problematisches Kind. Du hattest? Muss ich sagen, ja. Ich war mit einem nicht so tollen Mann zusammen. Mhm. Und da war mein Sohn 3. Und ich habe auch noch eine kleine Tochter, die war damals 1 Jahr alt. Mhm. Und ja, der hatte immer solche Ausraster. Der hat dann die Wohnungseinrichtung kaputtgeschlagen. Und der Mann? Ja. Mhm. Und das hat sich mein Sohn dann damals schön abgeguckt. Mhm. Und meinte, dass er so Konflikte löst. Ne? Mhm. Er hat auch ganz schön darunter gelitten. Und als ich mich von ihm getrennt habe, also von meinem damaligen Freund. Mhm. Da waren die Kinder bei dir? Da waren die Kinder bei mir, bin ich ins Frauenhaus gezogen. Als ihr euch getrennt habt, wie alt waren die Kinder da? Ja, da war meine Tochter 1 Jahr alt und mein Sohn 3. Mhm. Und ich konnte ihm keine Grenzen mehr zeigen. Also nur ist 3 ja auch noch kein besonders hohes Alter. War er denn da in dem Alter auch schon sehr aggressiv und unwillig, das Kind? Das war eigentlich erst nach der Trennung. Mhm, mh. Das ist das Komische, ne? Mhm. Und ich habe alles auf die Trennung geschoben. Wie lange hast du denn mit diesen Kindern, mit den beiden, alleine und gemeinsam gelebt danach? Ja, jetzt ist ja schon 5, ne? 2 Jahre. Mhm. Aber du sagst gerade am Anfang, du hattest ein schwieriges Kind. Ja. Was ist denn jetzt im Moment aktuell? Also jetzt, Also er ist sehr sensibel immer noch, aber er kriegt nicht mehr so diese... Ja, er ist mir gegenüber anders geworden. Mhm. Und sie sagen, er nimmt mich ernst. Mhm. Das hat er damals nicht gemacht. Wie kommt es? Hast du da vielleicht einen Trick oder sogar einen Tipp für andere Eltern? Wie hast du ihn... Oh, das hört sich wahrscheinlich sehr dramatisch an. Ich habe also alles ausprobiert, was man mir gesagt hat, was man für Tipps mir gegeben hat. Mhm. Ich habe ihn echt ins Zimmer gesperrt, bis er sich beruhigt hat. Ich habe ihn ganz fest in den Arm genommen, weil ich dachte, er braucht das besonders. Mhm. Ne? Und... Es hat alles nichts geholfen. Also das Einzige, was geholfen hat, ich musste aufpassen, dass er mich nicht verletzt und sich nicht verletzt, bis er sich beruhigt hat. Ich musste ihn wirklich manchmal auf den Boden legen, Arme, Beine festhalten und bis er sich beruhigt hat. Mhm. Also du hast ihn nicht geschlagen? Nein, ich habe ihn nicht geschlagen. Nee, ich denke, du hast nur, also das war die Methode, die ich nicht ausprobiert habe. Also wenn er völlig nervös war und wild war, hast du ihn einfach nur festgehalten? Ich habe ihn nur festgehalten. Und das hat genutzt auf Dauer? Ja, ich habe natürlich jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass das noch in ihm drin steckt, er das nur nicht mehr rauslässt, seine Aggression. Mhm. Also du hast nur ein Auge drauf. Bisher läuft es ganz gut mit dir und deinem kleinen Sohn, der jetzt 5 Jahre alt ist. Ja. Wie ist es denn, das wollte ich gerade nochmal, mit dem Mädchen, wie hat sich das entwickelt? Ja, die hat das damals nicht so mitgekriegt, Gott sei Dank, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Nur, ich habe diese Schuldgefühle damals so schlimm gehabt, wegen der Trennung, dass ich mich von dem Vater getrennt habe. Und das wurde mir auch dann eingeredet. Ne, und ich habe also wirklich auch versucht, professionelle Hilfe zu bekommen, weil, also Joshua, ich wurde auch nirgendwo ernst genommen. Mhm. Wenn ich sage, ich habe Probleme mit meinem Sohn, ne, und der ist jetzt zornig und auch gegenüber seiner Schwester, er hat versucht, seine Schwester auch umzubringen damals. Und hat mir ein Stück aus dem Rücken rausgerissen. Also das war schon wirklich ganz schön schlimm. Ein sehr aggressives Kind. Und ja. Wir hoffen, dass alles so bleibt, wie es jetzt im Moment ist. Ja, ne? Dass du ihn im Griff hast und dass da nicht nochmal sowas irgendwie aus ihm herausbricht. Ja, also ich hoffe es auch, vor allem wenn er erwachsen ist. Natürlich, dass ja. Er, echt beziehungsfähig ist. Ja. Liebe Tamara, euch dreien, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Tamara. Einen schönen Abend. Ich wollte noch einmal was sagen, wenn noch die Zeit ist. Ja. Ich wollte mich nochmal bei meinem Freund bedanken, der mich nämlich sehr unterstützt hat, meinem jetzigen Freund. Ja. Ohne seine Hilfe hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Wie heißt denn der Freund mit Vorname? Uli. Der Uli. Ja. Alles klar. Liebe Tamara, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die... Corinna. Und Corinna ist 34 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, guten Morgen, Corinna. Ja, mein Kind schafft mich. Mein Kind schafft mich. Mein Kind schafft mich seit fast 7 Monaten. Mhm. Was, wie alt ist das Kind? Er 7 Monate? Jetzt, in Gottes Willen, er ist 15. 15? Mhm. Ja, er wird im Sommer 16 und hat seit fast 7 Monaten eine Freundin, die 28 ist. Oh, das ist natürlich auch ein heftiger Unterschied, ne? Ja. Und das macht dir sehr zu schaffen. Ja, nicht, dass die Frau 28 ist, sondern ich kann dagegen nichts tun. Ich kann daran leider nichts ändern. Mhm. Ich sag mal, wo die Liebe hinfällt, aber er kommt halt auch schon seit langer Zeit nicht mehr nach Hause. Er kommt, holt sein Taschengeld und geht. Mhm. Und geht zu dieser Frau? Er geht zu dieser Frau. Diese Frau war verheiratet, hat sich von ihrem Mann getrennt und jetzt leben sie zusammen. Und ich kann nichts machen. Ich war auf dem Jugendamt. Bevor diese... Du kannst wirklich nichts machen? Ich meine, er ist ja noch unter 16 Jahre alt. Richtig, trotzdem. Nach unserem deutschen Gesetz ist es so, dass wenn ein junges Mädchen einen älteren Mann hat, also wenn es jetzt umgedreht wäre, dann würde er sich strafbar machen. Mhm. Ist es so, wie es jetzt bei uns ist, dass die Frau älter ist, kann sie nicht bestraft werden. Ist das wirklich so? Das ist so. Das ich hätte jetzt gerade schwören können, dass es geschlechtsneutral ist. Also dass es eine Frau genauso betrifft, wenn eine ältere Frau mit einem Kind zusammen ist. Das haben die uns vom Jugendamt gesagt. Also das wir haben mehrere Gespräche mit denen geführt. Mhm. Und die Frau, mit der ich gesprochen, mit der Sozialarbeiterin, die sagte, also ich wusste das selbst nicht. Sie hat das von ihrem Vorgesetzten auch gesagt bekommen. Mhm. Ne? Hast du denn mit dieser 28-jährigen Frau schon mal gesprochen? Klar, wir waren Arbeitskolleginnen. Ach, du kennst sie sogar gut. Natürlich, sie war unter anderem meine Nachbarin. Wie schätzt du sie denn ein? Ich meine, das ist ja schon ziemlich relativ abgefahren, wenn eine 28-jährige verheiratete, ex-verheiratete Frau mit einem 15-jährigen Bengel rummacht. Ich meine, ist schon ungewöhnlich, ne? Also ich denke mal, sie ist äußerlich eine sehr intelligente und nette Frau. Mhm. Innerlich, denke ich mal, lebt sie das jetzt aus, was sie in ihrer Jugend nicht ausleben konnte. Mhm. Und sie ist, denke ich mal, vielleicht brauchte sie Hilfe von, ja, vielleicht von Nervenarzt oder weiß der Himmel irgendwas. Hast du schon Aggressionen und Wut auf die Frau? Aggressionen und Wut vielleicht, ja doch, klar. Ich denke, irgendwie nimmt sie dir ja deinen Sohn weg, ne? Ja, ich denke, dieser Abnabelungsprozess ist halt sehr früh eingetreten bei uns. Ist das die seine erste Freundin oder gab es vorher auch gleichaltrige Mädchen? Gleichaltrige Mädchen gab es auch, ja. Mhm. Aber es ist ganz, ganz schlimm. Sie steckt ihm einen Verlobungsring an die Hand und sie kiffen zusammen. Gut, das ist auch noch nicht mal so schlimm. Ich meine, das probieren sie alle aus. Mhm. Aber es ist so, an allem sind wir jetzt schuld als Eltern. Mhm. Und sie macht uns halt bei ihm schlecht. Ne? Mhm. Ist es dein euer einziger Sohn? Nee, wir haben noch eine Tochter. Eine Tochter. Die ist 12. Aber du bist nicht alleinerziehend, da gibt es auch den Mann noch, den Vater. Ja, ich habe einen Mann, klar. Ja, jetzt hast du gerade am Anfang schon so ein bisschen erzählt. Er ist kaum zu Hause. Ja, also er kommt, wie gesagt, entweder morgens vor der Schule kurz vorbei und holt sich sein Taschengeld. Mhm. Probiert es dann immer ein bisschen Krach zu machen, weil er mehr Geld haben will. Mhm. Weil ich denke mal, eine Frau mit 28 hat andere Sachen im Kopf als ein Kind, ein Mädchen mit 15. Natürlich, ja. Andere Ansprüche auch. Und ja, das haben wir aber nicht gemacht, haben wir uns aber auch abgesichert vorher am Jugendamt. Die fanden das auch okay, dass er weiterhin seine 80 Mark im Monat bekommt. Also er kommt eigentlich dann auch nur, um Geld zu holen? Nur, um Geld zu holen, und nachts ist er weg, übers Wochenende ist er weg? Ja, er kommt wirklich, die Wäsche hat er mit. Und macht ihr euch da nicht auch Sorgen manchmal, was nun los ist, was die machen, wo er ist vielleicht? Du kannst dir den vorstellen, also mein Mann kommt aus der Türkei, der ist sowieso sowas nicht gewöhnt, er kennt sowas nicht. Wie oft nächtelang haben wir hier gesessen und diskutiert und... Also ihr seid da auch ganz hilflos und wisst überhaupt nicht, was ihr machen könnt. Total. Ihr könnt ja nicht einsperren bei euch zu Hause. Wir wohnen auf dem Dorf mit 250 Einwohnern. Ach du lieber, das ist natürlich das Gesprächsthema schlechthin, ne? Auf jeden Fall, es ist eine Katastrophe und man bekommt von nirgendwo Hilfe, ne? Wohnt denn diese 28-jährige Frau auch in diesem Dorf? Oder? Die hat da gewohnt und wohnt jetzt im Nachbardorf. Mhm. Und jeder kennt sie halt. Ne? Ist denn das so die Verbindung zwischen euch und dieser Frau so zerstört, dass ihr da auch nicht mehr anrufen könnt? Wir rufen schon manchmal an. Sie geht grundsätzlich ans Telefon, weil ihr Mann, der wohnt bei uns noch im Dorf und der ruft halt manchmal an, macht Ärger. Ich kann da anrufen, aber ich bekomme halt ziemlich zickige Antworten. Der ist jetzt nicht da, der ist jetzt im Bad oder warum wirst du so aggressiv? Und ich kann das nicht verstehen, ne? Dass ich das nicht okay finde, wie es läuft. Ja, ja. Wir hatten nämlich am Anfang Sachen abgemacht. Wir können gegen das Alter nun mal nichts machen, ja. Sie lieben sich, so wie sie halt sagen, und haben wir gedacht, okay, wir sagen in der Woche bis um 10:30 und ab Freitag kann er wegen mir bis Sonntag Nachmittag oder Sonntagabend da pennen. Aber das haben sie dann 2-3 Monate gut, ja, dann lief die Sache okay und danach war es vorbei. Also ich meine, das ist ja schon ausgesprochen liberal, ne? Wenn Eltern sagen, okay, zu einem 15-jährigen Jungen, du darfst mit einer 28-jährigen Frau zusammen sein, du darfst sogar übers Wochenende wegbleiben. Also seid ihr schon sehr, sehr freizügig mit dem Jungen umgegangen und trotzdem reicht es nicht, ne? Ja, trotzdem. Man hat ihm den kleinen Finger gegeben und er hat die Hand genommen. Und du und ihr habt schon auch wirklich die Auffassung, dass der Bursche von dieser Frau regelrecht aufgehetzt wird. Diese Frau, ja, auf jeden Fall. Diese Frau war mit meinem Sohn auf dem Jugendamt. Mhm. Und die Frau hat auf dem Jugendamt diese Freundin gefragt, ja, was denken Sie sich eigentlich dabei? Und dann hat sie glatt gesagt, ja, gar nichts denke ich mir bei. Also der Sinan gibt mir das, was mein Mann in 4 Jahren eh nicht gegeben hat. Mhm. Er ist ein Süßer, ein Lieber. Ich denke, er kann ja wirklich was geben. Mhm. Aber es geht nicht auf diese Art. Ne? Also hattet ihr denn, bevor diese Frau in das Leben deines Sohnes trat, ein normales Verhältnis zu dem Jungen? War das okay? Der Bub war okay. Mhm. Und wir hatten auch ein gutes Verhältnis zu ihr und ihrem Mann. Mhm. Also das hört sich ja schon sehr, sehr tragisch und sehr traurig an, was du da erzählst. Ja, wir sind auch ziemlich am Ende. Bin ich nochmal sehr empört darüber, dass die Gesetze da Unterschiede machen zwischen Frauen und Männern. Ja, weil ich verstehe nicht, was die sich denken dabei. Und unsere, ja, die Gesetze halt machen. Weil einen Jungen kann man genauso kaputt machen. Natürlich, wie ja. Mädchen natürlich, auch. Natürlich, klar. Ja. Genau. Also interessant wusste ich nicht und wussten sich ja ganz viele Leute auch nicht, die jetzt zuschauen, zuhören. Euch sind wirklich die Hände gebunden. Ihr könnt überhaupt gar nichts machen. Ihr könnt nur hoffen, dass irgendwann der Junge zur Besinnung kommt und wieder sich dem Elternhaus zuwendet. Ja, das Nächste, was kommt, der wird im Sommer 16, da kann er uns auf Unterhalt verklagen. Mein Gott. Also du bist heute als Elternteil wirklich, du kriegst auch von keinem Hilfe. Ne? Die sagen, wir können nichts dran ändern. Vielleicht ist das einzig Gute oder Richtige, was ihr machen könnt, dass ihr euch wirklich ausgesprochen nett dem Jungen gegenüber verhaltet. Machen wir. Wir haben ihm den Hausschlüssel gegeben und haben gesagt, pass auf, wenn irgendetwas ist, wenn du Hilfe brauchst, wenn du uns brauchst oder wenn du nach Hause kommen möchtest, die Tür ist für dich offen. Das finde ich auch gut. Ihr müsst ihm Liebe und Vertrauen anbieten. Ja, das hat er. Ihr dürft ihn aber nicht bestechen, indem ihr sagt, okay, du kriegst jetzt noch mehr Taschengeld. Das machen wir nicht. Das würde ich auch nicht machen. 80 Mark, das ist völlig in Ordnung. Finde ich auch, ja. Die Tür steht für dich offen und mach, was du willst. Er weiß auch, dass wir ihn lieben, ja? Ja, wenn ihr nämlich jetzt anfangt, da richtig Druck zu machen, kannst du es vergessen. Dann hat sie immer noch mehr Munition gegen euch und die Fronten verhärten sich immer mehr und ihr verliert dadurch dann auch. Liebe Corinna, traurige Geschichte. Ich hoffe, dass sich das doch noch in der nächsten Zeit irgendwie hinbiegt für euch alle. Hoffen wir auch. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss, Corinna. Gudrun, 32. Ja, hallo. Gudrun, hi. Das ist ein spannendes Thema heute. Ja, also das, was ich gerade gehört habe, wusste ich nicht. Das ist ja schon ein Ding, ne? Das ist wirklich ein Hammer. Was also der einzige Tipp, den ich da noch hätte, wäre vielleicht eine Beratung mal in Anspruch zu nehmen oder so. Wobei, sie war ja beim Jugendamt schon, hat sich da mit den Leuten, mit den Fachleuten unterhalten. Ja, aber ich denke, das Jugendamt ist oft nicht so fit wie Psychologen oder Beratungsstellen oder so, die dann auf einer emotionalen Ebene vielleicht noch einiges regeln können. Wäre vielleicht auch noch ein Tipp, ja. Zu dir, Gudrun. Ja. Was hast du zu erzählen zu dem Thema? Ich habe zwei Söhne und der Jüngere von beiden hat mich, als er klein war, so sehr geschafft, dass ich ihn fast umgebracht hätte. Dass du ihn fast umgebracht hättest? Mhm. Wie alt war er da? Ja, es fing an, als er ungefähr ein Dreiviertel war und bis er drei war ungefähr. Und was hat er da so Schlimmes gemacht, dass deine Sicherungen durchgebrannt sind oder fast durchgebrannt wären? Ja, also ich habe eine Missbrauchsgeschichte hinter mir. Ich bin, als ich ganz klein war, von meinem Opa missbraucht worden. Und als mein Sohn auf die Welt kam und ich ihn das erste Mal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, ich sehe meinen Opa vor mir. Habe das aber überhaupt nicht registriert, weil ich den Missbrauch völlig verdrängt hatte. Ich konnte mich daran nicht erinnern. Dieses Kind ist nicht von deinem Opa? Nein. Also ich bin selber so 2-3 Jahre alt gewesen, als das passierte. Und diese ganze Wut und Aggression, die ich auf meinen Opa eigentlich hatte, habe ich an ihm ausgelassen. Habe ihn oft angeschrien, auch verprügelt und... Diesen kleinen Wurm? Den kleinen Wurm, ja. Also wie hast du ihn verprügelt? Mit der Hand. Überall, wo ich getroffen habe halt, also außer am Kopf. Hast du ihn auch besonders am Geschlechtsteil verletzt, weil das vielleicht eine besondere... Nee, das nicht. Nee. Und in schlimmsten Fällen, also wirklich war es so, dass ich völlig weggetreten war im Prinzip und bei mir eine Sicherung durchgebrannt ist und dann habe ich ihn versucht, mit der Hand oder mit dem Kissen zu ersticken. Und ja, also ich habe eben schon im Vorgespräch erzählt, dass ich wirklich von Glück sagen kann, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Also, dass er nicht gestorben ist dabei. Lebst du mit deinem Mann zusammen? Nein, ich war damals gerade frisch getrennt und diese ganze Verantwortung und wie gesagt, der Missbrauch, der irgendwo immer noch in mir schlummerte, an den ich mich nur nicht erinnern konnte. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich das höre, was du da erzählt hast. Gab es denn dann irgendeine Kehrtwendung, wo dir klar war, was du da am Anrichten bist vielleicht? Ja, also vom Kopf her, vom Wissen her habe ich immer gewusst, es ist verkehrt, aber ich habe keinen Weg gefunden, da rauszukommen und bin auch zu Psychologen gewesen, zu Psychiatern besser gesagt und habe versucht, mir da Hilfe zu holen. Natürlich nicht konkret erzählt, was los war, aber diese Überlastung und die Verantwortung, dass das alles so schwer wiegt. Aber niemand konnte mir helfen und irgendwann bin ich dann zur Kur gekommen, Mutter-Kind-Kur, und habe da eine ganz tolle Psychologin gefunden, die mit mir den Missbrauch aufgedeckt hat. Mhm. Ja, und seitdem arbeite ich da dran. Wie alt ist der Kleine jetzt? Der ist jetzt 8, wird im Juli 9. Mhm. Wann hat das, haben diese Misshandlungen, ich nenne es Misshandlungen, wann haben die aufgehört? Ja, als er 3 war ungefähr. Ah ja. Da bin ich wieder, also ich bin nach meiner Trennung in einen anderen Ort gezogen, bin da ganz alleine gewesen, wie gesagt. Mhm. Und als ich zurückkam, habe ich halt noch Familie gehabt. Und hast du jetzt ein besonders liebevolles Verhältnis zu ihm? Vielleicht auch, um das wieder gut zu machen, was du da angerichtet hast damals? Also ich habe ein ganz tolles Verhältnis inzwischen mit ihm, auch mit dem anderen Kind. Mhm. Und aber nicht aus Schuldgefühlen, sondern weil es wirklich herzliche Liebe ist, weil ich gelernt habe, diese Gefühle auch zuzulassen. Und ich kann eben die Wut und die Aggression, die ich damals hatte, auf anderen Wegen rauslassen. Meinst du, dass er noch Erinnerungen daran hat, was du mit ihm gemacht hast? Nicht bewusst. Also ich denke, irgendwann wird es bestimmt, wenn er größer ist, zwischen uns Thema werden. Ich werde auch mit ihm darüber sprechen. Wirst du ihm das alles erzählen? Ja. Wirst du es ihm auch so klar erzählen, wie du es mir gerade erzählt hast? Das ist natürlich schwierig, ne? Ja, aber ich weiß eben, wie es ist, wenn man Sachen in der Vergangenheit hat, an die man sich nicht bewusst erinnert, die aber unterschwellig immer da sind. Also dem eigenen Kind zu sagen, ich hätte dich um ein Haar umgebracht, ist natürlich... Also es bedarf natürlich einiger Vorbereitung und es wird auch noch einige Jahre dauern, denke ich, bis er groß genug ist, um das alles zu verstehen, aber... Das zweite Kind kam dann, also das kam danach, das ist das zweite Kind. Das ist der zweite. Das ist der kleinere. Und bei dem ersten Kind war das nicht so? Nein, der war auch ein ganz anderer Typ, der war viel ruhiger, viel lieber, hat wenig Probleme gemacht und der Kleine war eben immer ein Schreihals. Aber trotzdem komisch, ne? Das ist aggressiv gewesen und so. Dass diese Erinnerung dann nicht bei dem ersten Sohn kam, die Erinnerung an den Opa. Auch kurios, ne? Naja, aber der hatte auch nicht die Ähnlichkeit. Also wie gesagt, ich habe den Kleinen geboren, habe ihn auf den Bauch gelegt gekriegt und habe sofort meinen Opa vor mir gesehen. Und habe ihn von dem Moment eigentlich auch schon abgelehnt. Ich wollte ihn überhaupt nicht haben. Also die Stunden im Kreis halt schon, wo ich ihn im Arm hatte, war für mich die schrecklichsten Stunden meines Lebens. Die Phase, als die Kehrtwendung dann kam, als er 3 war, wie lange hat das gedauert, bis dann doch ein rundherum gutes Gefühl entstanden ist zu dem Kind? War das sehr langwierig oder ist dir da irgendwann... Hat einige Jahre gedauert, 2-3 Jahre ganz bestimmt. Und es war eine Menge harte Arbeit in der Therapie. Und das wird natürlich er in dem Alter schon mitbekommen haben, ne? Klar. Es ist auch so gewesen, dass ich mich bis vor ein paar Wochen überhaupt nicht an diese Misshandlungen erinnern konnte. Also ich habe das völlig weggepackt, so wie ich eben auch den Missbrauch verdrängt habe. Ach, das hast du damals in den Therapien auch nicht erzählt? Nein, dass du den Kleinen... Also das Schlagen, das habe ich erzählt. Aber dass ich versucht habe, ihn umzubringen... Nicht. Bist du im Moment immer noch in therapeutischer? Ich bin immer noch in therapeutischer. Und das ist wahrscheinlich auch richtig und hilfreich für dich auch. Ja, total. Und besprichst du das jetzt auch mit deinen Therapeuten? Ja. Ja, das auch. Ja, da bin ich auch total gut aufgehoben. Ja, ja. Dann wünsche ich dir alles Gute, deinen beiden Jungs auch. Und danken wir wem auch immer, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Ja. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Anne, 35. Ja, hi, Domian. Hi, Anne. Ja, das ist der Hammer, was da eben abgelaufen ist. Und das wundert mich überhaupt, warum Leute ihre Kinder oft so schlagen. Das kriegt man auf der Straße ja oft. Mhm. Ich habe nämlich ein Kind, das schwer hyperaktiv ist. Ganz, ganz schwer. Mhm. Da weiß du auch kein Arzt mehr weiter. Wie alt ist das Kind? 6 Jahre. Sechs Jahre. Der hat mich geschafft. Und der hat dich geschafft und schafft dich? Ja, er hat mich geschafft. Ich bin also fertig. Ich bin tablettenabhängig geworden. Durch dieses ganze Theater, auch was mit dem Vater vorher war, wir haben uns getrennt. Du bist auch alleinerziehend? Ich war alleinerziehend, ich habe nochmal neu geheiratet. Aber das geht jetzt alles so den Bach runter, eben durch das Kind. Also er lebt aber im Moment noch bei dir? Ja. Ja. Wie macht sich diese Hyperaktivität bemerkbar? Sag mal so ein paar Beispiele vielleicht für Leute, die dieses Phänomen gar nicht so kennen. Ja, also er ist sehr schwer hyperaktiv, nicht nur so ein bisschen. Unter Hyperaktivität läuft ja alles Mögliche, ne? Was eigentlich gar nicht so schlimm ist und was man auch in den Griff kriegen kann. Aber das ist überhaupt nicht in den Griff zu kriegen. Selbst die Ärzte kapitulieren. Der kriegt totale Schreianfälle, randaliert. Der ist schon mit, ich sag mal... Als er laufen konnte, ist er schon die Regale hochgeklettert und hat alles zerstört um sich rum. Und also geht er schon zur Schule? Ja, das ist jetzt ein Problem, ne? Den in die Schule zu kriegen. Da muss vorher eine Therapie laufen. Und ja, die Ärzte verweigern sich, nicht? Die wissen damit nicht weiter. Also ihr seid in ärztlicher, therapeutischer Behandlung und die kapitulieren aber, oder wie verstehe ich das? Ja, die wissen nicht weiter, ne? Er kriegt sein Ritalin und das ist alles. Mhm. Das ist ein Medikament, um ihn ein bisschen ruhiger zu stellen? Ja, eigentlich ein Aufputschmittel, das wirkt bei den hyperaktiven Kindern, aber... Wann hast du das bemerkt? Also, wie alt war er, dass er so hyperaktiv sich entwickelt? Also... eigentlich schon immer, das war schon, als er ein Baby war. Mhm. Rückblickend kann man das schon merken. Aber richtig aktuell wurde das dann, als er in den Kindergarten kam. Haben die Ärzte dir das erklärt, wie das kommt? Ist das wie, fast wie eine Veranlagung oder eine Krankheit? Oder? Es kann aus verschiedenen Gründen kommen. Bei ihm ist es wahrscheinlich eine Veranlagung. Mhm. Ja. Mhm. Und ist es auch schon so, dass ihr euch auch richtig in die Haare kriegt, also körperlich? Dass er dich angreift oder dich tritt oder dich beißt oder kratzt oder sowas? Ja, ich habe mal einen Satz gehört, das ist ein Kind, die haben kein Gewissen, diese Kinder. Also ich kann da liegen und heulen oder krank sein, das kommt bei dem Kind nicht an. Da können die auch gar nichts für. Mhm. Und ja, klar, naja, wenn er dann anfängt zu toben, dann nehme ich ihn und klammer ihn ganz fest. Das ist das Einzige, was man machen kann. Mhm. Das hat man natürlich auch erst nach Jahren rausgefunden. Also du klammerst, packst ihn dann ganz fest um dich und hältst ihn einfach fest. Ja, oder setzt mich auf ihn drauf, dass er dann... Und wie lange klammerst du ihn dann? Ja, das geht manchmal 2 Stunden. Wie bitte? So lange? Ja. Und er schreit währenddessen? Ja. Und irgendwann bist du die Stärkere halt oder er ist dann ruhig gestellt? Ja. Wenn dir das natürlich in der Stadt oder so passiert, das ist ja auch so, man kann dem Kind ja kein Schild umhängen, ich bin hyperaktiv. Wie oft kommt denn sowas vor, dass du solche Aktionen machen musst mit dem Klammern? Es ist jetzt weniger geworden, durch das Ritalin eben auch, ne? Und weil wir auch jetzt jede Menge Therapien angefangen sind. Also wenn man so ein Kind hat, so ein schwer erziehbares Kind, kennst du in dir nicht auch so Gefühle, dass du den fast hasst manchmal, dass da keine Liebe mehr ist? Dass er dir nur noch auf den Geist geht. Ja, klar, sicher. Vor allen Dingen, wenn man tagsüber seinen Haushalt regeln muss und ich habe noch 2 Kinder, das stört dann natürlich, ist klar. Ne? Trotzdem liebst du ihn auch noch? Ja, auf jeden Fall. Der ist super, super intelligent, das ist ein ganz lieber Kerl. Also das ist manchmal der Teufel in Person. Wie verhält er sich denn gegenüber den anderen Kindern, den Geschwistern? Also ich habe eine kleine Tochter, die liebt ihn heiß und innig, das ist verrückt. Hat er da mehr Respekt vor als vor dir? Vor der Kleinen. Vor der Kleinen, ne? Ja. Das ist aber auch seltsam, ne? Ja. Also die lässt er in Ruhe, die... Ja, eigentlich schon. Also das geht, ne? Also das ist ganz normaler Geschwisterstreit, würde ich sagen, das geht. Was mich nur so ärgert, das sind die Ärzte, ne? Ich habe ihn mal in der Tagesklinik angemeldet, weil ich ihn über Nacht nicht weghaben wollte. Und die haben das wohl gesehen, wie er rastet. Wir waren ja ein paar Mal dazu Vorgesprächen. Und dann... haben die ihn 4 Tage da behalten und mich unter fadenscheinigen Vorwänden da abgeschoben. Ne? Was sollte das? Dann kann man gleich sagen, wir werden mit dem Kind nicht fertig und wir verweisen sie weiter. Dann haben die mich weiter verwiesen. Ja, und darauf warte ich jetzt immer noch, dass irgendeine Therapie passiert. Also das ist jetzt für dich deine Hoffnung, dass da irgendwas jetzt eingetütet wird? Also so eine Therapie? Das ist deine Hoffnung? Ja, das muss sein. Es muss sein, sonst wird er in die Schule gehen. Ja, genau. Wird er denn dann in eine normale Schule gehen oder muss er auf eine Sonderschule gehen? Ja, wir haben eine schöne Schule. Das ist eine Art Waldorfschule für Lernen, also eine integrative auch für Lernbehinderte. Und auch normale Kinder gehen dahin. Nur diese Therapie muss halt erst passieren. Und an diese Ärzte ist nicht ranzukommen. Wird dir manchmal Angst und Bange, wenn du so an die Zukunft denkst und stellst dir deinen Sohn vor, wenn er 12 ist vielleicht oder 14? Ich sag mal so, bei dir hat ja mal einer angerufen, der ist hyperaktiv gewesen. Und wenn mein Sohn wird wie er, dann bin ich froh. Und das ist meine Hoffnung. Nur an die Ärzte. Ich finde es also eine Unverschämtheit, eine Mutter mit einem Kind so gehen zu lassen. Also da scheint ja wirklich was im Argen zu liegen bei euch, wenn du das jetzt ein paar Mal so unterstrichen hast. Liebe Anne, die Sendung ist zu Ende. Du hörst das an der Musik. Ja. Ich hoffe, dass ihr da aus den Pötten kommt mit den Ärzten, dass man dir hilft, dass man euch hilft. Ja, ich hoffe, dass die Ärzte aus den Pötten kommen. Ja, das hoffe ich für euch wirklich. Alles Gute und viel Kraft, die brauchst du wirklich, ne? Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss, Anne. So, ihr Lieben, das war's für heute. Mein Kind schafft mich. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen Nacht offene Sendung für alle eure Themen. Ihr könnt ab 0 Uhr hier anrufen unter 01 30 29 11 oder faxen unter 0130 11 51 22 und um 1 Uhr sind wir da im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.